und guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, super. Ich heiße Kirk und für diejenigen, die mich nicht kennen. Und Jim, so unser Pastor hier in der Gemeinde, der lässt sich grüßen. Der ist zurzeit in sonnigen Kalifornien, liegt irgendwo auf einer Terrasse, entspannt sich. Ja, aber ich habe schon so über Facebook gehört, er war in einer Bibliothek, hat ein schönes Buch gelesen und es ist gut. Er besucht viele Gemeinden und ist auch auf einer Missionskonferenz für die nächsten paar Wochen. Aber wir machen weiter heute Morgen mit unserem Thema Berufen zum Alltag. Und ich dachte, es wäre ganz toll, einfach so ein Zeugnis zu hören aus der letzten Woche. Denn es gibt einfach ein Ziel mit diesem Thema, dass wir auch von unserem Glauben und auch von Gott weiterreden in unserem Alltag und die Menschen hier in dieser Stadt berühren. Und so, ich möchte Michi bitten, nach vorne zu kommen. Michi ist neu hier in Berlin, er kann sich selber vorstellen, so euch vorstellen und sagen, wer er ist. Aber er erzählt kurz so ein Zeugnis über seinen Alltag hier in der letzten Woche. Ja, danke. Ich habe nur zwei Minuten, deswegen muss ich mich ja kurz fassen mit der Vorstellung. Ja, ich bin jetzt neu in Berlin, bin bei SFC eingestiegen, theologisches Seminar Berühr besucht, könnte mich ungefähr einordnen, genau, komme also Pfingstgemeinden-Hintergrund und fange jetzt hier an mitzuarbeiten. Und war ganz toll, war letzte Woche Freitag, also zwei Tage liegt es zurück, auf dem Arbeitsamt und beim Jobcenter, musste noch Sachen erledigen und es läuft halt alles an mit Freundeskreis etc. Jedenfalls war ich da gewesen und wollte eigentlich gar nicht hin, weil ich dachte, ich müsste noch eine Predigt vorbereiten und muss noch da und da was machen, aber mein lieber Mitbewohner, der ist echt ein ganz toller, der Christoph, der gesagt, hey, du musst es jetzt anpacken. Ich so, ja, stimmt. Und, und dann bin ich los und ja, ich habe eigentlich immer so gebetet, dass ich Leuten begegne oder dass ich Mut habe, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ja, wo es sich halt immer ergibt, einfach auch Beziehungen aufzubauen. Und ich war dann ja, bei meiner Jobvermittlerin dann drin und wir hatten ein Gespräch und die hat ja natürlich gesehen, was ich gemacht habe und die, für die ist das jetzt was Neues und sie hat das alles aufgenommen, hat gesagt, wie was jetzt gehen könnte und von ihrer Seite, sie will mich ja in Arbeit bringen, das ist ja ihr Ziel. Und ich habe halt gesagt, meine erste Priorität ist eigentlich hier für die Studenten zu arbeiten, aber das kann sie natürlich nicht ihrem Chef verkaufen. Und ja, das war so ein bisschen guter Anfang, weil sie sehr offen war und sie ist Muslimin, hat sie mir dann erzählt. Und ich bin einfach darauf eingestiegen, habe gesagt, ja, ich glaube aber nicht das, was sie vielleicht denken, was ich glaube oder wo sie mich jetzt einsortieren wollen. Oder habe einfach gesagt, ich habe die und die Ansicht und ich... Das Einzige, was für mich erstmal entscheidend ist, ist Jesus und ist Isa. Und mit Isa kann sie was anfangen, weil das kommt im Koran vor. Und ich habe gesagt, Isa ist nach Koran nicht gestorben. Und Isa ist der, der wiederkommen wird und nicht Mohammed. Und da war sie voll offen, weil sie gesagt hat, hey, der hat ja ein bisschen Ahnung von dem, was ich glaube und womit ich mich identifiziere. Und eigentlich bin ich auf der Suche nach Gott. Und sie meint so, ja, das ist interessant. Und sie erzählte mir dann, dass Muslime Begegnung mit Jesus haben. Und ich dachte, ja, das habe ich auch gehört. und sie wusste von vielen Sachen und wir hatten eigentlich so ein 15-Minuten-Gespräch über Gott und wo ich echt so das Evangelium sagen konnte und sagen könnte, warum ich das glaube und warum ich glaube, dass Jesus der Weg ist und dass wir Menschen nicht aus Werken zu Gott kommen können, dass es einfach nur Gnade ist und dass Gott in seiner Größe Gnade hat. Und das war ein super Gespräch und sie war sehr offen und ich habe ihr gesagt, beim nächsten Mal werde ich ihr ein Buch mitbringen und so freue mich schon aufs nächste Gespräch, weil gibt es tolle Bücher. Danke, Michi. Wir sind zum Alltag berufen. Das ist unsere Themenreihe für die nächsten paar Wochen und letzte Woche hat Jim das so einen Einstieg in diesem Thema gemacht und ich weiß nicht, ob es euch so aufgefallen ist, aber hier im Herbst, das ist schon eine ganz wundervolle oder wirklich coole Erlebnis, was immer jedes Jahr so passiert im Herbst. Und einige von euch können schon ahnen, was das bedeutet. Aber ich bin ja ein Mensch, der von Statistik und von Nummern und Summen und Ziffern irgendwie begeistert ist. Ich weiß nicht, manchmal gucke ich einfach so nach interessanten Sachen. Ja, so, was kostet das jetzt heute im Vergleich zu vor 20 Jahren? Und solche Dinge mache ich manchmal. Ich bin ein bisschen komisch, weiß es, aber... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht, aber wir haben etwas, eigentlich ein ganz tolles Phänomen in der letzten Woche in Deutschland erlebt. Und es ist nie vorher passiert, aber über 500.000 Studenten, neue Erstsemester haben angefangen zu studieren in der BRD. Wusstet ihr das? In 2005, ja, Nico, er schüttelt den Kopf, nee. Und wisst ihr das? In 2005, es gab 170.000 Erstsemester im ganzen Land, aber am letzten Montag haben über 500.000 Erstsemester angefangen. Boah, das ist krass. Das ist heftig. Das sind eine Menge Leute. Wisst jemand, wie viele vielleicht neue Studenten es gibt hier in Berlin? Seit einer Woche oder ein paar Wochen? Ja, oh Gott, Caro, ja, das ist so. Ja, so, wie viele? Wie viel? 30.000, über 30.000 neue Erstsemester in dieser Stadt. Und die meisten kommen von außerhalb. Und so, wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt eine Menge Aliens unter uns in dieser Stadt. Neue Leute, Fremde unter uns, ja? Und das ist eigentlich so mein, ein bisschen so ein Einstieg zu meinem Thema heute. Berufen zum Alltag. Und wir müssen nur aus unserer Wohnungstür rausgehen und wir werden von Fremden begegnet. Oder? Ja, weil du, wahrscheinlich kennst du nicht jeder auf der Straße, aber ich denke, das ist einfach so genial, denn ich bin also so wie Michi schon gesagt hat, er steigt jetzt ein bei Studenten für Christus, auch hier in der Studentenarbeit. Ich bin jemand, der einfach begeistert ist von Studenten. Ja, das ist so meine Hauptberufung, ja, so Studenten zu erreichen. Und bin aktiv hier in Berlin seit 9 Jahren in der Studentenarbeit. Und bin einfach ganz begeistert davon, was Gott unter Studenten gerade macht. Und ja, so als ich das gelesen habe, und ich wusste schon davon, es gibt so diese Doppel-Abi-Jahrgänge. Es gab auch so die, einfach so die Abschaffung, kann man sagen, der verpflichtenden Militär- bzw. Zivildienst. Das war so plötzlich 45.000 neue Erstsemester, die sonst zum Bundeswehr gegangen wären, aber die sind jetzt an der Unis. Ich bin einfach so darüber begeistert. Und ich finde, das ist einfach cool. Es gibt eine Menge Fremde unter uns und es gibt eine ganz tolle Bibelstelle im Alten Testament. Das ist nicht im Neuen Testament, aber im Alten Testament lesen wir in 3. Mose folgendes. Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Das war etwas ganz wichtig für die Israeliten damals. Und Gott hat diesen Vers, so er hat Mose inspiriert, diesen Vers zu schreiben und diese Gesetz oder dieses Gebot weiterzugeben, unterdrückt die Fremden nicht. Und ich denke, das ist etwas ganz wichtig für uns, wenn wir einfach so ein paar weitere Statistiken angucken. Ich habe noch hier so einen Grafik und es zeigt hier aus dem 82 Millionen Einwohner, In der BRD, wir haben über 2,5 Millionen Studenten. Und die meisten Studenten, die bleiben nicht in ihrer Heimatstadt. Ich weiß, es gibt so einige hier sogar hier in diesem Kreis. Ihr seid Berliner, ihr seid hier groß geworden und ihr seid hier geblieben und ihr studiert hier. Toll, Dörte, ja, klatsch, okay, das ist super. Aber es gibt auch einige, die hier nach Berlin gekommen sind, zu studieren. Und ich denke an unser Ben, der auch heute Morgen so was gesagt hat. Ja, so, er ist auch nach Berlin gekommen, zu studieren. Und er hat eigentlich mehr als einen tollen Abschluss bekommen. Hat schon Lob an seine schöne Frau hier gegeben heute Morgen. Ja, aber er hat Jasmin damals kennengelernt. Aber es gibt so über 2,5 Millionen Studenten in diesem Land. Es gibt fast 150.000 Studenten hier in Berlin allein. Und in dieser Gemeinde will ich einfach ausdrücklich sagen, wir lieben Studenten. Wir lieben Studierende, das ist einfach klasse. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr auch so Reset ja, aus eurer so Heimatsgemeinde gemacht habt. Und das ist ein Ziel von dieser Gemeinde, ist eigentlich eine Gemeinde, was ein Ort ist. Oder dass wir einen Platz hier schaffen, wo auch Studenten sich wohlfühlen und aufgenommen werden. Und ich denke einfach so, warum ist die Uni so wichtig? Warum ist die Uni so wichtig und warum redet Kirk von Studenten und warum ist er so begeistert von der Uni? Aber wisst ihr, es gab so ein ganz wichtiger Typ, der ist eigentlich der ehemalige Generalsekretär des, wie heißt das, der Generalversammlung der Vereinigten Nationen. Ja, das ist schon ein hocherhobener Typ. Ja? Und der heißt Charles Malik. Und der hat Folgendes gesagt. Er sagte, veränderst du die Uni, veränderst du die Welt. Und das fand ich, das ist eine ganz, ganz tolle Aussage. Veränderst du die Uni, du veränderst die Welt. Und die Tatsache ist, die Uni ist so wichtig, aber wir haben auch als Christen einen Auftrag, die Uni zu erreichen, die Studenten zu erreichen. In 2. Korintherbrief, das zeigen wir auch an der Leinwand, 2. Korintherbrief 5,20, finden wir im Neuen Testament, wie Paulus folgendes schreibt, wir sind Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir sind Botschafter Christi. Wir haben eine Verantwortung, diese frohen Botschaft weiterzugeben, diese gute Nachrichten über Jesus Christus. Und an jedem Einzelnen, wenn ich denke an der Uni, ich denke so wirklich an einem Ort, was so viel Einfluss auf die ganze Gesellschaft hat. Da studieren die künftigen Leiter des Landes in vielen Bereichen. Ja, so seit ein paar Wochen besucht Amy jede Woche so ein Gebetskreis. Es gibt so ein Gebetstreffen an der EHB. Für diejenigen, die damit nicht anfangen können, das ist die Evangelische Hochschule Berlin. Das ist in Zehlendorf. Da studieren ein paar tausend Studenten. Und wisst ihr, was die meisten studieren? Nicht Theologie. Religionspädagogik, Sozialpädagogik, Sozialarbeit. Ja, so die Theologen, sie denken darüber nach, aber die Religionspädagogik, die machen was damit. Ja, okay. Nee, das ist nur Witz. Ich habe auch Theologie studiert. Aber ich sag's einfach, die sind diejenigen, die ausgebildet werden, um die Religionslehrer und Lehrerin in unseren Schulen zu sein. Und ich denke, wenn sie eine enge Beziehung zu Jesus Christus haben, dann werden sie das auch an unsere Schulen weitergeben. Deswegen ist es auch ganz wichtig, solche Leute von diesem Glauben an Jesus zu begeistern. Gibt es eigentlich jemanden hier in diesem Kreis, der an der EHB studiert? Ja, danke, ich warte, bis du dich outest hier. Ja, so, du hast gar nichts mehr gesagt. Aber das ist ganz toll. Ja? Aber es gibt so über 14 Hochschulen in dieser Stadt. Und wir sind zum Alltag berufen. Ich will erstmal so was für die direkt zu den Studenten sagen heute Morgen. Und das ist, ich bin davon überzeugt, deine Uni oder deine Hochschule ist deine Verantwortung. Wenn man zum Alltag berufen ist, das heißt, wo man jobbt oder wo man wohnt oder wo man studiert, das ist deine Verantwortung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch so im Blick haben. Wir sind für unsere Welt verantwortlich, diese Welt um uns herum. Und deine Hochschule ist deine Verantwortung. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, Studenten zu ermutigen, hey, es ist kein Zufall, dass du in Berlin studierst oder dass du in Berlin gelandet bist. Ich bin davon überzeugt. Amen. Es ist kein Zufall, dass du auch hier in dieser Gemeinde bist. Es gibt eine Menge so unterschiedlichen Gemeinden hier in dieser Stadt. Aber wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Das ist auch von Gott bestimmt. Gott führt uns, Gott leitet uns. Und manchmal müssen wir erstmal einfach unseren Platz erkennen. Und wir müssen unseren Platz erkennen und diesen Zuversicht haben. Gott, du hast keinen Fehler gemacht. Du hast mich hier gerufen. Du hast mir diese Stelle gegeben an dieser Hochschule. Und dadurch möchtest du etwas Großartiges machen. Das zweite Ding, was ich Studenten ermutigen, ja, so ein zweiter Gedanke für Studenten heute Morgen, aber das passt auch zu uns allen. Ich denke, wir sollen mit Absicht leben und auch ein bisschen uns überlegen, wo wir wohnen. Man kommt in eine neue Stadt. Ich denke gerade an so alle die neue, so von diesen 30.000 oder fast 30.000, die von außen gekommen sind. Die gucken immer, wo werde ich wohnen? Und die gucken im Internet. Ich habe so, ich weiß nicht, vielleicht 10 unterschiedliche E-Mails in den letzten paar Wochen bekommen. Ich suche eine Wohnung. Ja? Ich suche eine Wohnung. Und die meisten sagen, ich bin Christ und ich suche eine christliche Wohnung. Ja, was ist eine christliche Wohnung? Ja, okay, eine Wohnung, wo Christen leben. Ja, aber das finde ich immer interessant, eine christliche Wohnung. Aber ja, so die Wände, die Dach oder was. Aber ja, aber die suchen einen Platz und die meisten denken, ich würde gerne unter Christen wohnen. Aber wisst ihr was? Mein erstes Jahr an der Uni, ich habe noch bei meinen Eltern gepennt. Mama hat die Wäsche gemacht, das war ganz cool. Papa hat für das Benzin im Auto bezahlt. Es war ganz klasse. Ich hatte es gut, ja. Es ging mir gut. Aber Gott hat an meinem Herzen geklopft und er sagte: Kirk, willst du immer noch bequem zu Hause bei Mama und Papa bleiben oder willst du ab in diesen Abenteuer mit mir zusammen? Und Gott hat mich wirklich herausgefordert. Wohne nicht mehr bei deinen Eltern, sondern in einem Wohnheim, ein Studentenwohnheim einziehen. Und dann dachte ich, aber da kenne ich kein Schwein. Da kenne ich die Leute nicht. Und ich weiß nur so, okay, vielleicht gibt es einige Christen, die in diesem Studentenwohnheim wohnen. Und dann könnte ich mit denen zusammen einziehen. Und Gott hat nochmal so geklopft. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es gibt viele Nicht-Christen in diesem Studentenwohnheim. Und da bin ich, ja, so einfach so, ich habe gekämpft mit Gott im Gebet ein paar Monate und dann endlich hat er natürlich gewonnen und dann bin ich eingezogen und ich kann das nur aus Wohnheim Trödelmarkt beschreiben. Es war, oder Wohnheim Flohmarkt ist ein besserer Ausdruck, ja, es war einfach crazy Typen, die da gewohnt hat. Einer hat sogar eine Barbecue-Grill mit einem Gastank in unserer Wohnung. Und es war echt verrückt. Der hat eine Nähmaschine. Was hat ein Typ mit einer Nähmaschine? Oder Nähmaschine, wie heißt das Ding? Nähmaschine hier zu tun. Ich weiß nicht, es war auch kaputt. Der hatte auch eine Gitarre und die Gitarre, der Griff war auch kaputt. Ja, er brauchte nicht diesen kleinen Griff hier, er musste nur das machen. Ja, dann er hat so viel Schrott und er hat auch Flaschen gesammelt. Wir hatten bei uns einmal im Wohnzimmer über 8 riesige Tüten von Pfandflaschen, Bierflaschen. Es hat so gestunken, es war so furchtbar. Aber ich dachte, Jesus, irgendwie, das war dein Plan, dass ich hier wohne. Und wisst ihr was? Der Flaschensammler mit seinen Trödelmarktenwohnungen, er hat sich bekehrt. Er ist zum Glauben gekommen. Ich habe ihn einmal eingeladen zu etwas, was ich dachte, es wird ihm ansprechen. Ja, und was für ein Typ der war, und der ist gekommen und hat sein Leben zu Jesus gegeben. Manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, ja, so wo wir wirklich strategisch darüber nachdenken. Wo wohne ich? Mit wem wohne ich? Wohin gehe ich? Wie verbringe ich meine Zeit? Mit Absicht, das zu machen. Und ich denke, es ist auch wichtig, Studenten, ich ermutige euch, Netzwerken aufzubauen. Ich denke, so für die meisten von euch, ihr seid hier schon gut integriert in die Gemeinde, aber ich ermutige euch, diese Netzwerken aufzubauen. Viele von euch, ihr kommt und ihr werdet hier nur studieren und dann werdet ihr einen Job irgendwo anders bekommen. Und dann geht ihr weg. Ihr seid hier die meisten nur für 3, 4, vielleicht 5 Jahren. Ja? Und das ist eine tolle Zeit, aber es ist auch ein bisschen einmalig in deinem Leben. Und dann gehst du weiterhin. Aber es ist gut, dass man wirklich dass man verwurzelt ist, auch für diesen 3, 4 Jahre. Weil es ist auch so diese Tendenz, und das beobachte ich auch unter Studenten. Ja, so diese Woche besuche ich diese Gemeinde oder dieses Semester bin ich in diese Gemeinde, nächstes Semester diese Gemeinde, nächstes Semester irgendwo anders. Das tut unser geistliches Leben nicht so gut. Es ist besser, wenn man wirklich gut verwurzelt ist und irgendwo bleibt. Und dann fängt man an zu wachsen. Und das ist auch wichtig. Aber vielleicht bist du hier heute Morgen und du denkst, aber Kirk, ich bin kein Student mehr oder überhaupt nicht, kann überhaupt nicht damit anfangen. Ja, so die sind alle diese Studenten, ja, das ist für mich ein bisschen komisch. Oder du denkst, okay, du redest nur mit den Studenten. Aber wir hatten so ein Ehepaar, waren bei uns zum Besuch letzte Woche. Und die Frau hat etwas ganz interessant gesagt. Wir haben einfach über die Studentenarbeit geredet. Und sie sagte, wisst ihr was, wir haben bei uns in der Gemeinde auch viele Studenten. Aber ich kann mich überhaupt nicht mit Studenten anfangen. Ich komme besser klar mit älteren Leuten und Ausländern als mit Studenten. Diese Intellektuellen, ja. Und sie sagte, das fällt mich immer schwer, ja. Aber ich denke, vielleicht ist es auch manchmal für dich persönlich eine Herausforderung, mit Intellektuellen oder mit Studenten, ja, so oder solche Leute umzugehen. Aber ich will euch ermutigen. Meine Frau Amy und ich haben etwas über die Jahre gelernt. Wir sind aktiv in der Studentenarbeit jetzt über 15 Jahren zusammen. Und Studenten die Welt um, die sprechen die gleiche Sprache. Auch in Indien, auch in Asien, auch in Afrika. Und ob man das glaubt oder nicht, es gibt so eine gemeinsame Sprache unter Studenten. Und wisst ihr, was das ist? Essen, Food. Ja, das ist etwas, was alle gemeinsam haben. Und ich sag mal einfach hier in Westeuropa oder auch vor allem hier in Berlin, die Sprache, was Studenten sprechen, das ist so Pizza, Chocolate Chip Cookies. Ja, das geht immer, das kommt immer gut rüber. Ja, Kerl sagt, ja, oder Eiscreme. Ja, wenn man nur diese 3 Dinge hat, ja, dann kannst du einfach einen Tisch voller Studenten um dich herum haben und neue Freunde gewinnen. Da fängt die Liebe an, ja, einfach so in dieser Beziehung. Und so, ich ermutige uns aus Gemeinde, die Studenten zu lieben, diese Fremde unter uns, ja, in dieser Stadt und die auch durch die Tür kommen in diese Gemeinde. Liebe die Studenten. Hier ist auch ein guter Vorschlag für unsere Familien oder Leute, die nicht mehr studieren. Studenten adaptieren. Ja, es ist eher so wie eine Pflegefamilie. Die kommen nur für 3, 4 Jahre. Es ist manchmal nicht so eine lebenslange so Beziehung, oder vielleicht doch. Aber wir können so die Studenten aufnehmen und adaptieren. Und das sollte keine Panik oder Angst auslösen. Die meisten Studenten beißen nicht. Ja, stimmt's, oder? Die meisten. Und die meisten sind auch stubenrein und ihr müsst auch mit ihnen nicht Gassi geben. Das ist einfach die Tatsache, ja. Man lädt die Studenten ein nach einem Gottesdienst oder unter der Woche zu einem Essen und die freuen sich. Ja? Wer studiert hier und freut sich auf eine Einladung? Ja? Okay, ja, siehst du? Es ist einfach, Ja, das ist etwas easy, was wir machen können. Einfach die Liebe weiterzugeben. Ja? Und das ist, was wichtig ist in unserem Alltag. Da werden wir hier in dieser Stadt sehr oft von Studenten so einfach so begegnet. Aber warum die Uni? Ich habe so gesagt, hier sind die künftigen Leiter des Landes, Einfluss auf die ganze Gesellschaft haben die. Und es gibt auch eine Menge ausländische Studenten. Das ist auch so eine ganz, ja, so ganz spezifische Art von Studenten, aber wisst ihr, es gibt so über 250.000 ausländische Studenten hier in diesem Land. Es gibt an der TU in Berlin alleine fast 6.000 ausländische Studenten. Und die Mehrheit davon kommen aus China. Es gibt fast 3.000 Chinesen, die hier studieren in dieser Stadt. Und das ist eine wahnsinnige Summe. Das ist so ganz, eine ganz tolle Gelegenheit, weil diese Studenten, die vom Ausland kommen, die sind meistens die Beste der Besten. Die sind Leute, die gesponsert sind. Die haben so Stipendien. Einige sind ihr Finanz, ihr Kosten und alles sind vom Staat unterschrieben. Nicht von dem deutschen Staat, sondern von einem König. Oder von einem Sultan. Oder von einem, ja, ein Stadt des Volkes, wie in China. Ja. Aber es gibt so einfach so diese Leute, die kommen und die gehören zu den intelligentesten Menschen dieser Welt. Und die kommen nach Berlin für diese kurze Zeit, um diesen Studium, diese Ausbildung zu bekommen. Und viele davon kehren zurück in ihrem Heimatland. Und einige werden sogar Prinzen oder Könige und Präsidenten ihres Landes. Und vielleicht wohnen sie in der Wohnung neben dir. Das ist schon eine krasse Gedanke. Ich habe so vor ein paar Jahren ein Gespräch mit einer aus Oman, so ein neuer Student, der heißt Kusei. Und Kusei, ja, so wir haben einfach so uns unterhalten und irgendwie kamen wir auf das Thema, ja, was er studiert, und er hat so Öl-Ingenieur und ganz alles mit Petroleum und so die ganze Gasindustrie, und das hat er studiert und er war ganz begeistert davon. Der kam aus Oman, ja, so aus einem arabischen Land, es passte gut dazu. Und irgendwann kamen wir auf das Thema von Dollarscheine oder Euroscheine, so Geldscheine, und er sammelt auch wie ich Geldscheine. Und das fand ich cool. Und dann hatte ich sogar in meinem Geldbeutel einen amerikanischen Dollar. Ich hatte so einen Dollar und wir haben es getauscht. Und er hatte so einen Omani-Dollar, das heißt so ein Dinar. Und er hat mir das gegeben und dann habe ich das Ding angeschaut und da war so ein Bildchen drauf, vielleicht ja, so 50, 60 Jahre alt. Aber irgendwie kam dieses Gesicht mir sehr bekannt vor und ich guckte Kusei an und ich guckte das Bild an und ich sagte, Mensch, bist du mit dem Typ auf dem Geldschein verwandt? Und dann sein Kopf ist ein bisschen gesunken. Er sagte, ja, das ist mein Großvater. Wow. Und wer ist der? Ja, der ist der Sultan. Das heißt, du bist ein Prinz. Ja, aber sag das nicht so laut. Ich so, okay. Wow. Ja, das war so mein erster Gedanke. Ich sage, wow. Aber wisst ihr was? Der ist Muslime. Aber wir haben ihn eingeladen auf eine Freizeit für ausländische Studenten. Und er ist mitgekommen. Und er fing an, die Bibel zu lesen. Und er fing an, unsere Hochschulgruppe, diesen offenen Abend zu besuchen. Und dann kam er zu einem Punkt in seinem Leben, wo er sagte, ich muss mich mit dem Glauben wirklich auseinandersetzen. Glaube ich, dass Jesus mehr als ein Prophet ist? Und dann sagte er zu mir, Kirk, ich möchte das glauben. Ich will das glauben, aber ich kann das nicht sagen. Weißt du, was das bedeutet? Was das für mich bedeutet? Meine Familie, mein Land. Boah, das ist heavy. Ja? Und so ist es geblieben. Und er ist jetzt in seinem letzten Jahr an der Uni und wir sind immer noch in Kontakt über Facebook. Und er besucht immer noch diese Studentengruppe. Und er besucht immer noch auch die muslimische Studentengruppe an der Uni. Und ich weiß nicht, wo er wirklich im Glauben steht, aber er wurde von Jesus begegnet. Und er ist auf dem Weg. Und ich glaube, eines Tages kommt er wirklich zum Glauben an Jesus Christus. Wir haben echt eine Gelegenheit, so viel für das Reich Gottes zu tun unter Studentinnen und unter die ausländischen Studenten. Aber wenn wir von ausländischen Studenten reden, dann man kann ganz leicht von Ausländern reden. Und ich weiß nicht, ob das euch wirklich bewusst ist, wie viele Ausländer es gibt, wie viele Fremde es gibt in diesem Land, in diesem neuen Deutschland. Ja, das können wir sagen, in den letzten so 30, 40 Jahren. Und wie Multikulti unsere Gesellschaft geworden ist. Aber aus den 82 Millionen Einwohnern in diesem Land wohnen zurzeit fast 7,5 Millionen Ausländer ohne deutschen Pass. Und wenn man so hier guckt, ja, so was das ist von unserem Gucken, wie groß dieses Stück ist. Aber es gibt so wirklich so diese weltliche Betrachtung, eine weltliche Perspektive. Und das lesen wir in der Zeitschrift, das lesen wir in der Zeitung. Das hören wir manchmal in Gesprächen auch, so in dem Lokalen oder in Kneipen oder in Cafés oder vielleicht auch an unserem Küchentisch. Warum sind die Ausländer hier? Warum sind sie gekommen? Ja, so, das ist immer so diese interessante Frage. Und von der weltlichen Perspektive, ja, die kommen wegen so einem Job, die kommen auch wegen vielleicht Freiheit, sei das politisch, sei das religiös, so Asyl, die kommen für eine Ausbildung. Aber ganz oft lese ich auch in der Zeitung oder habe ich öfter Gespräche mit meinen Nachbarn, die nicht Ausländer sind. Ja, sollen die ausländischen Nachbarn sagen das nicht, aber vielen von meinen nicht ausländischen Nachbarn, die sagen, die nehmen unsere Arbeitsplätze weg. Oder die sind gekommen, weil sie unsere Sozialnetze hier und unsere Krankenversicherung genießen. Und alles, was wir hier gebaut haben und wofür wir mit unserem Steuer bezahlen. Und das kommt mir manchmal ganz krass rüber. Und ich denke, wow, und dann lesen wir so, es gibt fast jeden Monat irgendwelche Sonderausgabe vom Spiegel oder Geopolitik oder GEWELT oder irgendwas über, was wird aus unserem deutschen Kultur? Da wird immer diese Frage gestellt. Aber ich denke, das ist echt so diese weltliche Perspektive. Und wenn ich an unsere lieben Bundeskanzlerin denke, ja, so hier im Frühjahr, im Tagesspiegel im Frühjahr wurde sie hat Folgendes gesagt. Ja, so, der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert. Und als sie das gesagt hat, was für ein Gespräch das ausgelöst hat in unserem Land, so, da, über dieses Thema. Und ich dachte darüber, es ist nicht nur wichtig, dass die Politiker über dieses Thema, über diese Multikulti und das International und die Ausländer sprechen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir als die Gemeinde uns mit diesem Thema darüber so auseinandersetzen, dass wir Gedanken darüber machen. Und es gab so früher vom Morgenpost aus ein ganz, ganz coole Plakate. Ja, vielleicht habt ihr das auch gesehen mit Nofretete und so meine Tochter, sie liebt alles, was ägyptisch ist. Und wir waren auch im neuen Museum, wir haben auch eine Pilgerfahrt zum neuen Museum dieses Jahr gemacht, um Nofretete zu besuchen. Aber ich fand einfach das ganz krass. Und wie viele Menschen in dieser Stadt einen Migrationshintergrund haben. Und was für eine Verantwortung wir als Christen haben. So diese Aufgabe und Verantwortung der Kirche. Wir dürfen nicht in diesem Bereich versagen als Christen. Ja, Frau Merkel sagte, dieser Multikulti ist gescheitert. Aber im Reich Gottes, er sagte, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Heiden und Gläubigen. Wir kommen zusammen in Jesus Christus. Ja, und das finden wir in dem Schrift von Paulus. Und ich gucke nochmal zurück auf diese dritte Mose-Stelle. Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Und ich denke, das Wesentliche in diese Bibelstelle für uns als Gemeinde, ich vermute, die meisten von uns die Fremden nicht unterdrücken. Wir unterdrücken die Fremden nicht. Ja? Die meisten von uns, ich hoffe. Aber das ist was passiv. Wenn man etwas nicht tut, er nimmt mal so einen Schritt zurück und das ist eher passiv. Ich unterdrücke die Menschen nicht. Ich habe das nicht gemacht. Aber im Endeffekt hat man nichts gemacht. Und deswegen schreibt Mose auch hier, aber liebt sie wie euch selbst. Das ist etwas aktiv. Die Israeliten wurden herausgefordert, so etwas Aktives zu machen. Es war nicht nur, wir tolerieren Leute und wir sind nett, sondern wir gehen noch einen Schritt darüber hinaus und wir werden uns aktiv machen und wir bemühen uns, diese Menschen zu lieben. Und ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist für uns als Gemeinde. Und ich denke hier an unsere Gemeinde, wir können einfach so ein bisschen herumgucken heute Morgen. Das ist nicht so homogen heute Morgen, das ist nicht nur Deutsche hier in diesem Raum. Und bei Reset, wir sind ziemlich gemischt. Und das finde ich krasse, ja, das finde ich super, das ist klasse. Ja, und in 2. Korinther 5, Vers 5, 16, wir lesen Folgendes. Er starb für alle. Und deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Wir beurteilen, Lord, wir sehen es mit anderen Augen. Wir sehen es durch Christus Augen. Wir sehen das von einer christlichen Perspektive. Und ich denke an einfach von diesem christlichen Perspektive, wie Jesus dieses Land betrachtet und wie Jesus diese Situation ansieht. Und wie viele Gäste kommen aus aller Welt nach Deutschland. Viele von den Studenten, viele von den ausländischen Studenten, mit denen ich Kontakt habe an der Uni, die kommen aus geschlossenen Ländern. Was ich damit meine, das ist so ein Land, wo wir als Kirche keine traditionellen Missionare hinschicken dürfen. Da ist Christentum verboten. Da darf man keine Kirche bauen. Da ist die Kirche unterdrückt. Aber viele von diesen Menschen kommen nach Deutschland, hier um einfach zu studieren oder eine Ausbildung zu bekommen. Und zum ersten Mal in ihrem Leben bekommen sie eine Bibel geschenkt. Hören sie was öffentlich über Jesus und über unser Glauben. Ich denke an unserem Land, es gibt fast an jeder Ecke eine Kirche. Das ist schon ein Zeugnis. Ja, so es gibt auch christliche Medien, es gibt christliche Feiertage. Vielleicht hast du das im Kopf, ja, oh, das ist nicht so beeindruckend, aber die meisten von uns sind damit groß geworden, christliche Feiertage. Aber wenn man sich überlegt, wenn du aus einem von diesen geschlossenen Ländern kommst, zum ersten Mal, du musst dich mit Weihnachten, mit Ostern, mit diesen anderen Feiertagen auseinandersetzen. Wie Florian gesagt hat, Menschen sind offen zu Weihnachten. Vor allem Ausländer, die aus einem Land kommen, wo sie keinen Bezug zum Weihnachten haben oder sie haben nur diesen materialischen Bezug zu Weihnachten mit dem Weihnachtsmann und das hat gar nichts mit der wahren Bedeutung von Weihnachten. Und das ist eine super, super Gelegenheit, über unser Glauben zu sprechen. Es gibt auch so christliche Werte, aber ich bin davon überzeugt, das Allerbeste, was es hier in Deutschland gibt, es gibt Christen. Es gibt dich. Guck mal deine Nachbarn an jetzt. Nicht nach vorne, sondern deine Nachbarn. Richtig in deine Augen, ja? Und mit den Finger zeigen. Einfach sagen, es gibt dich. Du bist da. Du bist da. Und das ist klasse. Gott ruft Menschen nach Berlin, weil du hier bist. Und wir haben eine Gelegenheit, wir haben eine Verantwortung, unser Glauben weiterzugeben an diesen Menschen. Es gibt so zurzeit 15,7 Millionen Einwohner in diesem Land mit Migrationshintergrund. Ja, das ist schon eine Menge Leute. Und ich habe so ein bisschen Zeit auf der Website von der Bundesamt für Statistik diese Woche verbracht, um diesen Summen zu finden. Das war nicht nur etwas von Wikipedia, aber offizielle Summen habe ich ausgesucht. Aber wir müssen nur einfach so ein bisschen über dieses Land und ich denke an Fußball gerade. Ich sage mal ein paar Namen, vielleicht kommt ihr euch bekannt, so Mesut Özil, Marco Marin, Miroslav Klose. Kennt ihr diesen Typen? Ja? Und ich denke einfach so an die Nationalelfen, wenn wir da darüber nachdenken, so 11 von den 23. Also deutschen Spieler bei der Fußball-WM in Südafrika hatten einen Migrationshintergrund. Das spiegelt einfach unsere jetzige Kultur nach. Und dieses Team hat ein gemeinsames Ziel, aber ich will euch ein Bild zeigen von die Reset-Elf. Es gibt auch so die Reset-Elf und wenn ihr das anschaut, ihr seht auch unser Team und wir haben auch ein gemeinsames Ziel. Und wir müssen so, Caro und ich, wir haben versucht festzustellen, wie viele Nationen sind hier auf diesem Bild vertreten und wir sind auf 7 gekommen. Es mag sein, dass es so mehr als 7 ist, aber Ben hat mir gesagt, letzte Woche wurden über 11 Nationen hier vertreten. Stimmt das? War das 11, ja? Hat er mir gesagt. Und ich denke, wow. Aber wisst ihr was? Ich denke, was wir hier erleben, was wir auch hier haben, das ist auch nicht so typisch. Muss ich ehrlich sein. Ich glaube, Gott bildet hier ein super Team zusammen, aber ich glaube auch, unser Team spiegelt unsere Nation nach. Wir sind ein Team. Und wir arbeiten zusammen, wir dienen zusammen im Gottesreich. Und das wollen wir wahrnehmen. Und ich habe so einfach so einige Schlussgedanken, was das bedeutet für uns als Gemeinde, was das bedeutet für uns als Team. Und wenn man hier so in diesem Land wohnt, okay, vielleicht hast du auch Migrationshintergrund, vielleicht bist du auch frisch gekommen, ja, auch so für diejenigen, die frisch aus Sachsen gekommen sind. Ihr gehört auch jetzt zu Berlin, ja, okay. Aber Wenn wir hier in Berlin wohnen, wenn wir unsere Aufgabe oder unsere Verantwortung als Gemeinde wahrnehmen, grundsätzlich sind wir Gastgeber. Gastgeber. Und das ist ein ganz wichtiges Punkt. Wenn man Gastgeber ist, das ist eine bestimmte so Haltung oder Ansicht, was man hat als Gastgeber. Und wenn man Gastgeber ist, es gibt so einige Voraussetzungen für Gastgeber, oder? Ja? Das habe ich hier ganz, ganz deutlich so gelernt und ich schätze das auch in dieser Kultur, in der deutschen Kultur und nicht nur an deutschen Kultur, aber in viele Länder, wo ich auch so in andere Länder, vor allem nicht hier in Europa, wo ich gereist bin, da ist so diese Verantwortung als Gastgeber sehr, sehr wichtig. Aber wenn man Gastgeber ist, man will sein Bestes geben oder sein Bestes tun. Man bemüht sich als Gastgeber, oder? Oder du kriegst keine Gäste mehr. Ja? Oder nicht so häufig, kann ich mal sagen. Ja? Aber wenn man Gastgeber ist, man gibt sein Bestes. Das ist eine qualitative Entscheidung, ja, dabei. Und wir wollen als Gemeinde, und ich denke, das gehört zu unserem Auftrag als Gemeinde Christi hier in diesem Land, wir sind Gastgeber und diese Fremde, sei das Studenten aus Bayern oder sei das eine neue Immigrant aus Afrika oder aus Asien, wir sind Gastgeber und das wollen wir wahrnehmen. Aber wenn man Gastgeber ist, dann gibt man sein Bestes. Und wenn man Gastgeber ist, man übersieht auch ganz oft die Fehler. Ja? Man versucht auch die Fehler zu übersehen. Was Menschen machen. Was ich bei Fehlern meine, wenn sie Dinge anders machen, als wir das machen. Das heißt, unsere Sitten, unsere Traditionen, ja, so manchmal unsere Kulturen. Das ist auch so der zweite Punkt. Wenn unsere Verantwortung als Gemeinde, das bedeutet, wir müssen auch Kultur wahrnehmen. Die deutsche Kultur ist super. Ich schätze die deutsche Kultur, aber ich komme nicht aus einem deutschen Haushalt, ja, sozusagen. Ich bin amerikanisch erzogen. Und wir haben auch so ein bisschen andere Kultur. Da können wir so nach dem Predigt so darüber besprechen am Tisch. Aber es gibt einfach so Unterschiede. Und wenn man aus Asien kommt oder aus Afrika, oder wenn man aus Asien kommt, wir müssen uns auch überlegen, in Asien, wie viele Länder gibt es? Und wie viele unterschiedliche Kulturen gibt es? Es gibt nicht nur eine asiatische Kultur oder eine gemeinsame afrikanische Kultur. Es ist genauso, es gibt keine so allgemeine europäische Kultur. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich frage, was ist typisch deutsch und was ist typisch italienisch, ja, können wir so Unterschiede so raussuchen und finden. Ja? Und das ist wichtig zu verstehen. Wir wollen diese Kulturen wahrnehmen. Aber nächste Woche wird Ben über Kultur auch was sagen, ja, in Berufen zum Alltag mit unserem heutigen Kultur. Aber wisst ihr was? Es gibt eigentlich gemeinsame Bedürfnisse unter Menschen. Es gibt diese gemeinsamen Bedürfnisse, sei das körperliche, emotionale, geistige, soziale, geistliche. Und auch zu diesen Bedürfnissen gehören das Bedürfnis nach Wasser, Nahrung, einem Obdach, das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden. Ein Gefühl der Zugehörigkeit und ein grundlegender Hunger nach Gott. Das ist etwas, was alle Menschen gemeinsam haben. Und wisst ihr was? Ja, so das ist eine ganz, ganz einfache so Beschreibung von Kultur. Aber Kultur entsteht, wenn der Mensch auf verschiedene Art und Weise versucht, diese gemeinsamen Bedürfnisse zu stillen. Und wenn wir darüber nachdenken, die Mensch ist auf der Suche. Und wenn wir als Gastgeber das wahrnehmen und gucken, dann wird Gott uns viele offene Türen schenken, wie wir auch diese Menschen ansprechen können und auch von unserem Glauben reden können. Es gibt so unterschiedliche Sichten in dieser Welt. Und wir müssen bereit sein, uns mit diesen unterschiedlichen Sichten auseinanderzusetzen. Es gibt so, ja, so eine Sicht, wie man mit der Zeit umgeht. Das ist auch ganz wichtig. Ich verstehe auch so Pünktlichkeit ist eine deutsche Tugend, oder? Stimmt das, ja? Ja, aber nicht in alle Länder, ja? Manchmal ist einfach das Event das Wichtigste. Nicht unbedingt, wann man ankommt, ja? Es ist einfach überhaupt wichtig, dass ich da war. Aber es ist eigentlich egal, ob ich 2 Stunden später komme, als du oder was. Aber das ist schon wichtig für uns. Oder das sehe ich so der menschlichen Beziehungen. Ich habe so einen Freund, der kommt aus Indien und der hat an der Uni ja, so studiert, wo wir waren. Und ja, so der war so 2-3 Jahre bei uns in der Hochschulgruppe. Super toller Christ. Ja, sein Herz so brannte für Gott. Und er war echt so, er hat so eine echt eine evangelistische Gabe. Und er war so mein bester indischer Freund. Und er konnte eine super Curry kochen. Und oh Mann, der war klasse. Und ich erinnere mich daran, wie er an einem Tag so begeistert war. Und er kam zu mir und er sagte, Kirk, weißt du was? Ich habe einen Brief von meinen Eltern bekommen. Ich sage, okay, cool. Ja. Du hast Post. Ja, super. Und er sagte, aber weißt du was? Die haben eine Ehepartnerin für mich gefunden. Oh, ich bin so begeistert. Und weißt du, mein Papa hat mir gesagt, oh, du wirst dieses Mädchen lieben, sie ist genau wie deine Mutter. Und er war so begeistert. Und ich dachte, er ist krank. Was? Im Ernst? Bist du wirklich begeistert? Und er sagte, ja, das ist klasse. Er sagte, und ich sage, warum ist das klasse? Er sagt, du, ich bin nur 20 Jahre alt. Was für Erfahrung oder Weisheit habe ich im Vergleich zu meinen Eltern gegenüber? Sie kennen sich schon aus und sie sind viel älter und sie können diese Dinge besser einschätzen. Oh, ich bin so dankbar, dass die diese ganze Arbeit gespart haben. Hallo, habe ich gedacht. Und er guckte mich an, er sagte, aha, ich weiß, was du denkst. Aber siehst du, hier ist der Unterschied. In Amerika, man verliebt sich und dann heiratet. In Indien, wir heiraten und dann verlieben uns. Und schau mal, welche Ehen dauern ein bisschen länger, ja, hat er gesagt. Und ich dachte, okay, interessant, interessant. Aber es ist eine andere Sichtweise, ja, hat eine andere Ansicht dazu. Aber die anderen Kulturen, die sind so reich und es ist bereichernd für uns auch. Und es bereichert uns als Gemeinde. Ja, so guck mal einfach herum, wie reich diese Gemeinde ist. Nicht nach vorne, einfach herum. Guck mal, hier ist unser Reichtum. Ja? Menschen sind so wertvoll. Und wenn wir hier herumgucken, was Gott hier zusammengerufen hat und wie Gott uns gebrauchen möchte als Team, diese Stadt zu berühren mit seiner Liebe. Und ich denke, ich muss nicht viel darüber sagen, aber mein letzter Punkt ist einfach, Menschen zu respektieren. Die haben es verdient. Jeder Mensch ist aus dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und der Achtung wert. Und weißt du, es gab so bei uns einmal in der Gruppe so ein Student aus Malaysia, der arbeitet jetzt für die Regierung. Er wohnt jetzt in Kuala Lumpur und ist ein ganz, ganz wichtiger Typ in dem Staat. Und er ist ein Ingenieur und der baut jetzt Städte. Und was die in Asien alles bauen, das ist so super. Ja? So, wenn du für eine deutsche Firma arbeitest, dann gehst du ins Ausland, ja, um was zu bauen. Aber was die in Malaysia bauen, und er war 10 Jahre so in den Staaten und er war ein Teil von unserer Hochschulgruppe damals in Louisiana. Aber nach seiner Zeit an der Uni und ganz kurz vor er zurückgegangen ist und hat so diesen tollen Job bekommen, er sagte, Kirk, weißt du, was mich am tiefsten berührt hat in unserer Gemeinde, in unserer Gruppe? Ich hatte niemals das Gefühl, dass ich irgendwie so special behandelt wurde. Ich wurde niemals behandelt als der Ausländer. Er hat mich wie einen Einheimischen immer geliebt, geschätzt und behandelt. Und er sagte, das war der große Unterschied. Das war das Wesentliche. Und deswegen wusste ich, er hatte mich lieb. Ja, so, ich war so wie ein normaler Mensch, aufgenommen, geliebt, geschätzt und habe meinen Platz gefunden. Und ich denke, das ist auch ein Ziel von unserer Gemeinde. Wir wollen wirklich, sei du ein neuer Student bist in dieser Stadt, sei du vielleicht ein alter Student bist in dieser Stadt im 16., 17. Semester, das weiß ich nicht, aber du machst so eine Doktorarbeit sicherlich. Ja, es gibt Platz für dich hier in dieser Gemeinde. Sei es, du kommst aus Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen oder aus Schleswig-Holstein sogar, ja, oder im Norden. Ihr seid herzlich willkommen und wir sind ein Team. Bist du eine alte Berliner, ja? Und du wohnst hier so um die Ecke und was immer hier, du bist hier groß geworden, du wirst hier sterben. Ja, so ist die Meinung. Du gehörst hier zu diesem Team und Gott sagte, es gibt Platz hier am Tisch für dich. Und ich habe so mein letztes Bild, das ist einfach so ein Foto hier von unseren Räumlichkeiten. Und da sind viele leere Stühle. Und wenn wir gucken hier, okay, das ist auch erster Gottesdienst heute. Ihr seid die Frühaufsteher. Ja, so auch einige aus Sachsen-Anhalt heute Morgen sind dabei. Aber es gibt Platz am Tisch. Und Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber Ben kommt und er wird noch ein bisschen so an seine Gitarre zupfen hier heute Morgen, vielleicht was singen. Aber Ben kommt gerade und ich will einfach diese Frage stellen. So, ich weiß nicht, wo du gerade stehst oder wie diese Botschaft dich angesprochen hat heute Morgen. Vielleicht hat es dich überhaupt nicht angesprochen, dann komm mal bitte und wir beten doch zusammen. Aber ich will einfach so uns diese Zeit einfach sagen, hey, nehmen wir die nächsten, so wir haben noch so 10 Minuten oder sowas und werden wir so nur ein Lied spielen oder was. Wenn du Gebet empfangen möchtest, wenn du sagst, hey, ich würde gerne, dass jemand für mich betet, vielleicht bist du doch so neu hier in der Stadt oder neu hier in der Gemeinde und du möchtest einfach Gebet empfangen, so es gibt so Edmund und Heike, so Voiku, einige andere Leute, ich weiß, es gibt Menschen hier, die bereit sind für dich zu beten. Es gibt so Platz hier vorne, da sitzen keine hier in diese Stühle, so wir stören keine, einfach nach vorne kommen, wir werden für dich beten. Oder vielleicht möchtest du lieber einfach am Tisch so bleiben und mit deinen Nachbarn beten. Ja? Aber so Ben wird was spielen und dann haben wir Zeit, einfach darüber nachzudenken. Gott, wie kann ich die Studenten in dieser Gemeinde, die Studenten in dieser Stadt so wirklich deine Liebe weitergeben? Stell mal diese Frage und bittet Gott, dass er dir was zeigt. Wie kann ich so die Ausländer auch, vielleicht denk mal über dein Haus oder deine Wohnung, so dein Kiez, wo du wohnst, wer wohnt um die Ecke von dir, wer ist auf dem Spielplatz, wem begegnest du so jeden Tag im Flur oder im Treppenhaus? Wie kann ich die Liebe Gottes einfach weitergeben und dass wir darüber nachdenken im Gebet und dass du Gott bringen und ihn bitten, wie können wir diesen Aliens unter uns, die Fremde unter uns, wirklich die Liebe Gott zeigen. Amen. Amen. Ben. Ja, Gott, ich danke dir für einfach erstmal für deine Güte. Und ich danke dir, dass du gekommen bist als Mensch. Das war was Fremdes auch für dich. Du kommst aus dem Himmel in diese menschliche Welt. Du warst wie ein Ausländer. Und du warst ein Fremder unter uns Menschen. Aber du hast uns geliebt und du hast uns gezeigt, was das bedeutet, dich hinzugeben. Und du warst bereit, ans Kreuz für uns zu gehen und dein ganzes Leben zu opfern. Und so, ich bete, Herr, dass du uns zeigst, was das bedeutet, was du für uns am Kreuz getan hast. Und damit wir auch daran glauben können, Herr, dass unser Glaube feststeht. Aber Vater, zeig uns auch, was das bedeutet für uns, aus Nachfolge Jesu und was für eine Aufgabe wir haben, Menschen zu lieben und uns hinzugeben. Für dich und für die Menschen. Im Jesu Namen. Amen.